Hallo und herzlich willkommen zu Tagebucheintrag Nummer, ich glaube, das müsste 5 sein, ne? 0? Dann haben wir gestern 2, 3, ja, nee. 20? Ich glaube, es ist 5. Ich glaube, es ist 5 oder 4. Oh Gott, auf jeden Fall zum neuen Tagebucheintrag bei Legenden ZA. Es ist einiges passiert, aber mal wieder. Aber ja, erstmal bevor wir zu dem tatsächlichen neuen Geschehen kommen, nochmal ein paar Nachträge von mir, die mir im Nachhinein noch so in den Sinn gekommen sind, die ich in der letzten Episode nicht gesagt habe, versäumt habe zu sagen. Und zwar, wir hatten uns ja in der, also wir beide, ne, wir hatten uns ja die Frage gestellt, wie das überhaupt dazu kommt, dass dieses Hotel Hotel Z heißt. Und die Antwort haben wir in einem kleinen Story-Segment in irgendeiner Cutscene bekommen, zuvor, ne, die wir jetzt hier zuvor in einer vorherigen Episode des Tagebuchs thematisiert hatten. Und zwar hatte AZ an einer Stelle nämlich gesagt, dass dieses Hotel sein letztes Refugium sein soll, seine letzte Ruhestätte, so ein bisschen. Ein bisschen gruselig. Ja, ist halt die Frage, inwieweit er jetzt inzwischen, nachdem er Frieden mit sich selbst und dem Umstand, also ne, er hat ja diese ultimative Waffe damals vor 3000 Jahren genutzt und so weiter. Und das hat ja diesen Zwist zwischen Fluet und ihm aufgemacht. Das wäre so die große Story. Die Frage ist halt, inwieweit seine Mortalität jetzt wieder präsent ist. Inwieweit er jetzt wieder sterblich ist. Er ist ja quasi ein bis zu diesem Zeitpunkt unsterblicher Mensch. Und eine andere Sache, wir hatten ja über diesen Timeskip auf der Bank-Modus gesprochen, dieses Warten auf der Bank, dieses mit den Pokémon auf der Bank chillen. Und da ist natürlich auch gerade im Vorfeld das Thema der Bank selbst aufgekommen, also auch in den Trailern und so weiter war das schon ersichtlich, dass da eine Hostile Architecture-Devise in Pokémon jetzt Einzug gehalten hat, indem man Anti-Obdachlosen-Bänke in die Lumina City platziert hat. Und das wollte ich natürlich nicht unter den Teppich kehren, sondern auch ganz frontal ansprechen, dass das halt wirklich, also natürlich kann man sagen, ja, ne, in unserer echten Welt gibt es das ja auch und deswegen muss ja die Pokémon-Welt ein Ebenbild davon sein, aber das sehe ich definitiv nicht so. Aber dann kannst du ja auch Pokémon geben in der echten Welt. Tun wir mal so, als ob das tatsächlich ein Argument wäre, aber ein Gedanke, den ich halt auch in dieser ganzen Trailerphase hatte, im Vorfeld und jetzt natürlich auch im Spiel selbst wieder, wo ich mich gefragt habe, ob es vielleicht Sinn macht, eine eigene Podcast-Folge noch zu dem Thema Pokémon und die Moral von Pokémon zu machen. Weil hier werden natürlich Dinge normalisiert. Es geht darum, ne, viele Kinder wachsen mit diesen Spielen und vergleichbaren Dingen auf, die das dann jetzt als, okay, das hat halt so zu sein und ohne es zu hinterfragen, reflektieren. Die Zuhörer sagen, ja, Folge, ja. Also die Moral von Pokémon wird vielleicht nochmal irgendwie ein eigenes gesondertes Ding. Ne? Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Part. Wir haben jetzt gespielt in diesem Block bis, ja, es ist wieder, ne, es ist einiges passiert. Wir haben gespielt bis 11 Abschluss oder 11 Anfang? Bis zum Anfang von 11, 12 und 13, von der Mission 11, 12 und 13 haben wir gespielt. Bis zu dem Punkt, wo wir die Megasteine für unser Starter-Pokémon jeweils bekommen. So, und uns da quasi schon die Mega-Entwicklungsformen dann zu Gemüte geführt haben, aber dazu an gegebener Stelle. Angefangen hat das Ganze, indem wir wieder, wir kommen ja aus der Situation mit dem Absol, mit diesem Mega-Man-Knee-Raid, wo wir dann das Absol gefangen haben. Und darauf aufbauend geht es dann jetzt am nächsten Morgen weiter. Genau, und zwar treffen wir nur diesmal Alton oder Zita in der Hotellobby. Und der oder diejenige bekommt einen Anruf von Vincent und der möchte halt, dass wir uns mit ihm treffen. Vincent ist ja der werte Herr, der Sekretär von der Präsidentin. Und was haben wir als erstes gemacht bei so einer wichtigen Sache, bei so einer fundamentalen, wichtigen Aufgabe? Hauptquest, wir haben natürlich erstmal alles andere gemacht. Wir haben natürlich erstmal die Wildsektoren erkundet. Wir waren dann kurzzeitig bei der stellvertretenden Direktorin, eben keine Professorin, bei der Magnolia. Die hat uns nämlich, dadurch, dass wir halt eben auch eifrig Pokémon fangen, hat uns dann eine Nachricht geschickt. Hey, Mignon, komm mal vorbei. Ich habe da was für dich. Und fürwahr, da stand etwas in dem Labor der Professorin. Ja, da stand was Tolles. Na was? Da standen drei tolle Pokis. Und zwar die allerersten Starter von Pokémon überhaupt. Also Shiggy, Glumanda und Bisasam. Ja, und ich finde das auch sehr schön, was die Professorin, die stellvertretende Direktorin, die Nachfolgerin, die Vertretung von Professor Platan sagt. Denn das ist ja eine Referenz auf die Originalspiele X und Y, wo halt eben auch Bisasam, Glumanda und Shiggy als ein zweites Paar Starter-Pokémon zu diesem Zeitpunkt, wo wir dann in Illumina City ankommen und den Professor in seinem Labor begegnen, wo wir dann ein zweites Paar Starter bekommen, eben genau Bisasam, Shiggy und Glumanda. Und darauf referenziert sie, indem sie sagt, mein Vorgänger hatte mir die Aufgabe anvertraut, die Starter-Pokémon dann einem würdigen Trainer, einem starken Trainer zu geben. Das ist eine sehr, sehr schöne kleine Referenz da auf diesen Umstand, dass es halt in den Original X- und Y-Spielen auch so der Fall war. Ich will unbedingt wissen, wo der Professor ist, was ist mit ihm passiert, warum hat er das Labor aufgegeben, wo ist er hin? Das interessiert mich viel mehr als alles andere. So ein kleines Versatzstück dadurch haben wir ja schon bekommen. Insofern, dass wir wissen, dass Magnol, also zumindest laut ihrer eigenen Aussage, als ehemaliges Team Flair-Mitglied, wer weiß, aber laut eigener Aussage ist die Tatsache, dass sie jetzt das Labor schmeißt, dass sie das Labor verwaltet, die stellvertretende Direktorin ist, wohl auch eine Entscheidung des Professor Platan gewesen. Zumindest, ne, sie skizziert die Situation auf ihren Vorgänger, der hier in diesem Geflecht mit den Starter-Pokémon offensichtlicherweise Professor Platan ist. Ah, okay. Als nächstes, ja, wie gesagt, als nächstes haben wir, nachdem wir diesen semi-wichtigen Part übernommen haben, wir können ja erstmal kurz auflösen, was haben wir denn für Starter genommen? Ach so, ja. Ich habe Glumanda gewählt. Und ich habe Shiggy gewählt und mein Shiggy direkt an dich rübergetauscht, weil in meinem Team, dadurch, dass ich bereits einen Wasserstarter habe, kein Platz dafür war. Ich hätte auch ein anderes Pokémon nehmen können, aber bei Pflanze hatte ich Sarzenia oder inzwischen Sarzenia, ne, bis zu diesem Zeitpunkt halt Ultrigaria im Team. Was gut ist, ich habe Datignis als Feuer-Pokémon, was auch super ist. Glumanda brauche ich nicht. Von daher habe ich einfach der Sympathie wegen Shiggy genommen und es dann dir rübergetauscht. Jetzt habe ich Glumanda und Shiggy. Hast du sie denn jetzt auch weiterhin im Team? Nee, jetzt gerade nicht aktuell, weil wir ja zwischendurch noch den einen Kampf gemacht haben. Und da dachte ich mir so, nee, die kann ich jetzt erstmal nicht gebrauchen. Die kriegen wir ja auch mit Level 5. Also so viel bringt das dann jetzt gerade nicht mehr, die da irgendwie zum Kämpfen dabei zu haben. Deswegen tausche ich die jetzt immer hin und her, um die halt dann nebenbei dann quasi mitzuleveln. Ich muss auch noch mal sehen, weil theoretisch ist Shiggy für mich jetzt besser, weil ich habe halt noch kein Wasser-Pokémon. Ich bin auch noch nicht so zufrieden, immer noch nicht mit meinem Team. Ich mag ja Grabbit auch gar nicht. Das soll eigentlich noch rausfliegen, aber es ist momentan halt ganz gut, weil ich das halt immer benutze, um die ganzen Steine da irgendwie beiseite zu räumen und so. Und ganz generell ist es auch, also hat es schon einige Situation für mich gerettet sozusagen. Also ich muss mal sehen. Aber wir kriegen ja noch mehr Pokémon zu sehen. Die Level steigen ja sowieso auch immer, wie das halt ist in einem Pokémon-Game. Und das heißt, ich fange mir irgendwann wahrscheinlich sowieso noch mal ein paar andere Pokis. Und so ein bisschen wird mein Team also noch umstrukturiert. Ich würde ganz gerne noch nicht Gardevoir, sondern wie heißt die Zwischenentwicklung? Killia noch, also das würde ich gerne drinnen behalten. Auf jeden Fall auch mein Lorblatt. Und ja, also wir haben ja mittlerweile dann auch Absol gefangen. Das hatten wir ja in der letzten Aufnahme oder letzten Tagebucheintrag schon auch besprochen. Ob das für immer bleibt, weiß ich auch noch nicht. Und ich weiß gar nicht, ob du das auch hast. Ich glaube aber nicht. Ich habe ja noch Scaraborn im Team. Corny, warum auch immer, es heißt immer noch Corny. Also ich möchte unbedingt den Scarabornit haben, weil ich ganz gerne Scaraborn auch mega entwickeln möchte. Und eventuell bleibt es auch im Team. Aber wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich sehe ständig überall Leute gefühlt, die mit einem Pipi rumrennen. Ich will unbedingt einen Pixie auch im Team haben. Ich muss mal sehen. Also ich weiß halt noch nicht, ob Shiggy oder Glumanda beziehungsweise dann die Weiterentwicklung in meinem Team landen oder nicht. Da muss ich noch mal ganz genau mir das überlegen. Aber das, ja, da können wir euch ja immer updaten. Du ja mit deinem Team auch. Wer ist bei dir jetzt gerade so drin? Bei mir ist im Team, also hat Starter inzwischen Impergator entwickelt. Dann Datignis, dann inzwischen Sarzenia, was ich als ein Elite-Knuffenser gefangen hatte, also ein Alpha-Knuffenser. Dann habe ich auch noch das Corny Scaraborn. Dann habe ich, oh Gott, wen habe ich denn noch im Team? Weiß ich nicht. Wen habe ich denn noch im Team? Dann habe ich noch ein Ampharos im Team und ein, ach genau, und das Absol auch noch. Aber wie gesagt, da bin ich auch noch nicht happy. Da können wir euch ja generell irgendwie updaten. Aber apropos Elite-Pokémon, wir sind ja wie gesagt zwischendurch ein bisschen so, ne, grindy in der Stadt unterwegs gewesen, haben beide so ein bisschen die Stadt erkundet. Ist ja doch, finde ich, größer als gedacht, vor allen Dingen, weil man ja auch auf den Dächern herumspazieren kann. Ich bin, glaube ich, mehrere Male schreiend weggerannt, weil ich Elite-Pokémon gesehen habe und gar keinen Bock hatte. Wir haben mehrere zusammen entdeckt. Ich habe ein Elite, was war das? Arbok, glaube ich, ne? Entdeckt. Du hast ein Elite Hundemon entdeckt. Dann hatten wir noch, wie heißt das Tierchen, was aussieht wie so ein Biber? Guck mal da, genau. Ein Elite Guck mal da hatten wir noch entdeckt. Oh Gott, ein Elite Carpador, das ja nichts tut. Habe ich am eigenen Leib erfahren, gespürt. Das kam mit einem normalen Carpador auf die Brücke gesprungen, so wie das oft passiert. Und ich dachte so, ja, was soll passieren? Ne? Was soll passieren? Sage ich ihr dann so, ja, ach, ne? Greif mal an, mal gucken, was passiert. Und dann greift das Viech einen an, nicht mit Platscher, sondern mit einer fetten Hydropumpe direkt auf sie als Trainerin. Das war gruselig. Weißt du, warum ich diese Viecher nicht mag? Aber es gibt, wir haben auch die ein oder andere Detektivaufgabe gemacht und da waren wieder ganz süße Aufgaben dabei. Wir haben die gleiche gemacht und zwar war das eine, wo man ein kleines Sabayone in ein Café oder von Café zu Café begleiten musste und dann saß man mit diesem kleinen Sabayone quasi in dem Café oder vor dem Café und hat da so Macarons verspeist, beziehungsweise das Sabayone eben, weil das wohl sein Lieblingsgebäck ist oder Lieblingsdessert, wie auch immer. Das war so ein bisschen mürrisch drauf und nach dem Verzehr der Macarons ist es wieder happy und freut sich. Und wir haben zum Dank für die Begleitung auch noch irgendwie ein Tässchen Tee oder Kaffee bekommen und das war richtig niedlich. Sowas gefällt mir dann. Das mag ich. Ja, aber wobei ich auch sagen muss, das, was ich auch mag, ist halt wirklich dieser Modus in der Nacht, wo man dann halt wirklich die Trainerinnen und Trainer herausfordert. Das macht halt schon wirklich Bock. Auch dieses Abwechselnde, dann auch mal schauen hier mit den neuen Arealen, neuen Sektoren, die hinzugekommen sind. Da hatten wir auch inzwischen eine Meldung, neue Sektoren sind verfügbar, neue Sektoren wurden erschlossen. Der und der Platz ist jetzt auch ein Wildsektor geworden. Also das werden halt auch immer mehr. Mal gucken, ob das dann noch irgendwann wirklich ins Negative kommt. Wir hatten ja schon Kritik gelesen aus der Bevölkerung, ob das dann wirklich ins Negative kickt. Mal schauen, aber bisher nehmen wir aus einer, ich sag mal, Gameplay-Perspektive diese Wildsektoren, die hinzukommen, dankend entgegen. Aber ja, wie gesagt, generell haben wir da wirklich sehr, sehr viel auch Vorarbeit geleistet. Klamotten wollten wir kaufen, haben wir dann auch gekauft, hatten dann auch jetzt schöne Outfits und so weiter. Dann war das Geld knapp, dann haben wir noch eine Nachtsession abgewartet, weil das dann sich auch anbietet, hier in diesem Nachtmodus dann ganz gut Geld zusammenzubekommen. Auch mit diesen Bonusmissionen ist ganz cool. Hier mit diesem Kampfmodus, da hat sich ja inzwischen, ich glaube, das wäre chronologisch irgendwann in der letzten Podcast-Episode gewesen, da hat sich dann inzwischen so dieser zusätzliche Modus hinzugetan, wo dann Attacken so ein Plus noch dazu haben, diese Plus-Attacken, ich weiß nicht, wie der korrekte Begriff jetzt ist. Ich meine, das war irgendwann, ich glaube, so Absol Raid oder so, da kam das dann, da wurde dieser Modus freigeschaltet oder auch davor. Das, also ich habe das zwar gelesen, ich habe das mitbekommen, aber ich habe das nicht, ich wusste nichts damit anzufangen, ich weiß nicht, wie das funktioniert und was ich tun muss, um das quasi zu aktivieren. Das habe ich irgendwie nicht so gecheckt. Aber was wir dann gecheckt haben, ist nach diesem ganzen, und es war wirklich eine ganze Weile, diesem ganzen Nebenquests und einfach in den Sektoren rumdümpeln und Pokémon fangen, dann wieder den Pfad zu machen auf die Hauptmission und uns endlich mit unserem Sidekick bei dem Gebäude der Quasar Corporation zu treffen. Ich will ständig im Kopf, ne, Quasar Corporation will ich ständig im Kopf umdeuten als Kaiba Corporation. Und im Kopf habe ich da ständig Seto Kaiba und Mokuba, die da in diesem großen Gebäude sind. Nein. Also es würde irgendwie passen, aber nein. Wir sind hier in Pokémon, nicht in Yu-Gi-Oh! Noch. Pass auf, nachher kommt der große Plot-Twist. Ein Portal öffnet sich zu einem anderen Universum und dann kommt Seto Kaiba. Nein. Aber wo du nicht Nein sagst, sondern ganz laut Ja gesagt hast, war bei den Bodyguards, die da quasi vor dem Gebäude sind. Ja, die Security, das ist wirklich auch eine unfassbar ulkige Situation. Das ist einfach richtig süß. Man kommt da an bei dieser Corporation und dann geht es halt darum, dass vor dem Eingang links und rechts zwei Pokémon als Security aufgestellt worden sind. Und das sind halt einfach richtig süße Dedenne. Ich liebe ja auch Dedenne. Das ist einfach niedlich. Vor allen Dingen schaut euch das Shiny Dedenne an. Es sieht aus wie Schokolade. Oh, ich könnte es am liebsten so auflutschen. Okay. Justice für Nintendo. Nein, jedenfalls, muss man dann diese beiden Security-Pokémon, also die beiden Dedenne, besiegen. Und ich sag mir, wenn ich falsch liege, aber ich bin der Meinung, das war der erste Kampf, den man zusammen mit, also der erste Doppelkampf, den man gemacht hat. So. Und das war eigentlich auch ganz cool zu sehen. Bei diesen Kämpfen oder bei diesem Kampfsystem, finde ich, spielt die Umgebung eine ganz große Rolle. Mich nervt es dermaßen, wenn irgendwelche Büsche, Zäune, irgendwelche Steine, also so Aufgänge, Treppen oder sowas im Weg sind. Ich brauche einfach so offene Fläche. Ich muss das gegnerische Pokémon gut anvisieren können. Das war bei dem Kampf ein bisschen doof, weil so vor dem Eingang links und rechts noch irgendwie so Büsche und Palmen stehen. Ich habe immer Angst, mitten in den Kampf zu geraten, weil ich glaube, dass man auch in einem normalen Trainerkampf kann man ja getroffen werden. Also ich hatte das zum Beispiel auch schon jetzt des Öfteren. Ich weiß gerade nicht, welche Attacke es ist, aber mein Grabbit kann so eine ganz bestimmte Attacke, die hat so einen bestimmten Radius um das Pokémon herum. Und es ist mir leider schon oft passiert, dass ich da so reingeraten bin. Also es ist mir jetzt nichts passiert, ne? Aber trotzdem hatte man das halt gesehen, aufgrund dessen, wie sich der Bildschirm so verändert, dass man halt getroffen worden ist, und das nervt mich halt immer. Deswegen, aber zum Glück waren es nur zwei kleine süße Dedenne. Ich habe das eine dann auch fertig gemacht und dann meinem Sidekick noch geholfen, weil er mit dem anderen nicht fertig geworden ist. Und als die besiegt worden waren, da kam dann jemand auch raus und meinte, wir wollen mit dem Pokémon zusammen leben im Einklang, mehr oder weniger. Aber es ist halt trotzdem doof, wenn dann natürlich die Security versagt, ne? Ja. Das war schon irgendwie süß. Ja, generell diese ganzen kleinen Momente, die sind schon sehr, sehr knuffig, ne? Sehr, sehr, sehr, sehr ulkig, sehr, sehr witzig, und die Dedenne kamen total überraschend. Ich hatte ja schon im Vorfeld Witze gemacht, ja, bei V, ne? Wer könnte es sein? Irgendein Vincent oder V wie Valentina, hatte ich gesagt, ne? Und tatsächlich ersterer war es dann, Vincent, der Security-Mann, der Sekretär, ne, Security wäre die Denne. Also, ne, der kommt dann auch aus dem Gebäude raus und so weiter, ne, wir unterhalten uns mit dem, ladida, der will sich mit uns unterhalten und so weiter und so fort, und diese ganze Situation, ne, wir haben da auch nochmal ein bisschen Exposé zu dem Megamanie-Phänomen, wo er dann nachfragt, was war mit den Absol und so weiter, und wir sagen dann, ja, das haben wir gefangen oder haben wir besiegt, haben wir gebändigt, je nachdem, und das schaukelt sich dann so weit hoch, dass wir dann gegen ihn kämpfen, dass wir dann die Nachricht auf unser Handy bekommen, auf unser Rotom-Phone bekommen, er ist der nächste Gegner. Mensch, surprise, surprise. Ich hab's tatsächlich nicht kommen sehen. Mit Rang Fragezeichen, ne, bei ihm. Also er hatte keinen Rang angegeben. Aber dennoch war es für uns so, was ich halt jetzt auch nicht ganz verstehe, und ich bin gespannt, ob sich das noch irgendwie auflöst, dass wir von Rang W, sind wir ja noch, auf Rang F aufgestiegen sind. Also wir haben einiges übersprungen, aber ja, ich frage mich halt trotzdem, was er für ein Rang ist. Aber der Kampf an sich war tatsächlich eigentlich ganz cool und gar nicht mal so schwer, sag ich mal. Er hat aber ein richtig cooles Pokémon, finde ich, beziehungsweise eine richtig coole Mega-Entwicklung. Sein Megastein heißt es ja, ne? Befindet sich in seinem Handschuh. Ja, Schlüsselstein. Schlüsselstein, so genau. Der befindet sich in seinem Handschuh. Ich finde das ja richtig genial, dass Pokémon das so gemacht hat, dass der Schlüsselstein bei den Charakteren in den verschiedensten, ich sag mal, Klamotten, Gegenständen, Accessoires so eingearbeitet ist. Ich hätte das gerne auch für uns als Charakter. Leider haben wir ja nur diesen normalen Armreif. Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Vielleicht ist es in dem Spiel ja später noch so, dass man das ändern kann, wer weiß. Ja, aber diese verschiedenen Schlüsselsteine, die an verschiedenen Positionen sind, das ist auch eine Sache, die auch damals zur Zeit von Generation 6 immer wieder der Fall war. Ich erinnere mich an, was war das? Ich glaube, der Schlüsselstein von Maxi in Omega Rubin Alpha Saphir war in seiner Brille, glaube ich, drin, meine ich. Ne? Deswegen also auch verschiedenste Stellen. Der Schlüsselstein von Zinnia, der war in, ich glaube, an ihrer Verzierung von ihren Schuhen. Ich will das auch. Ich will das auch. Und was ich auch will, ist das Mega-Entwicklungs-Pokémon. Und zwar, also tatsächlich mag ich das eigentlich gar nicht so. Es ist schon irgendwie witzig. Es ist so der, für mich immer so der alte Opa unter den Pokémon. Das ist nämlich Shenlong, genau. Der hat aber schon eine richtig krasse Mega-Entwicklung. Da sieht er dann nicht mehr so alt aus. Ja, sehr, sehr erhaben, sehr, sehr erhaben, ne? Ich wollte noch eben kurz was zu, bevor du jetzt hier in den Kampf direkt reingerusht bist thematisch, wollte ich noch irgendwas anderes sagen, aber dadurch, dass wir jetzt so tief drin sind im Kampf, ist es mir entfallen. Ach genau, wir bekommen die Information, dass tatsächlich auch die Quasar Corporation die Institution ist, die dieses Turnier, dieses ZA Royal organisiert. Na, und dass auch im Kontext dessen auch eine Verantwortlichkeit dafür existiert oder ein Verantwortlichkeitsgefühl dafür existiert, dass die Quasar Corporation die Megamanie, die jetzt immer wieder auftaucht, bändigen möchte. So, dazu bekommen wir nach dem Kampf auch nochmal weitere Informationen, aber im Vorfeld ist das halt auch der Stand der Dinge, dass wir da auch direkt abgeholt werden hinsichtlich Turnier und Anbindung der Quasar Corporation. Genau, und das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Unser Sidekick kämpft dann nämlich auch noch gegen Vincent, gewinnt auch. Dann gibt es wieder so einen Fistbump und dann geht es nämlich in die Quasar Corporation rein. Ist eigentlich eine ganz stylische Umgebung, sehr futuristisch, mit aber auch sehr viel Grün. Also irgendwie hätte ich es auch zum Teil so erwartet. Und da setzen wir uns dann erstmal so ein bisschen hin mit dem guten Vincent und der schnackt dann erstmal mit uns und erzählt uns so, was eigentlich passiert ist. Theoretisch auch, wie es zu Team MZ gekommen ist, mehr oder weniger, oder was dazu geführt hat, dass was das Ganze mit AZ zu tun hat. Ich glaube, vor 2 Jahren hat er das jetzt erzählt. Vor 2 Jahren hat dieses Phänomen angefangen mit den Megamanie-Geschichten und so weiter, dieses Megamanie-Phänomen. AZ stand vor ihm und hat ihm gesagt, ey, die Stadt leidet oder die Seele der Stadt leidet oder so ähnlich sind seine Formulierungen. Lumina City würde weinen. Auf diese Warnung hin hat die Quasar Corporation mutmaßlich laut eigener Aussage das total ernst genommen und sich da engagiert und so. Wie viel dahinter steckt, wir wissen ja, große Organisationen und Pokémon sind ja öfter mal dazu prädestiniert, doch die Widersacher zu sein. Hier bekomme ich gerade in der Quasar Corporation sehr, sehr viele Vibes, sehr, sehr viele Gefühle von der Aether Foundation, damals in Alola, die ja auch eben die Antagonisten waren die Widersacher und ich frage mich, ob es da noch irgendwelche Verweise geben könnte. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich werde ihn erstmal bis hierhin vertrauen. Mal schauen, wohin das läuft. Wir hatten übrigens auch noch die gute Jette gesehen. Die war auch kurz da, aber die hat nur Hallo gesagt und ist wieder abgedampft. Ja, was ist dann passiert? Dann, genau, wir haben halt so ein bisschen Exposé, ne, auch sehr, sehr viel Exposé immer und dann treffen wir uns ja an diesem Imbissstand, an diesem Glut-Imbissstand, der es keine feurigen Sachen mehr anbietet, sondern verschiedene Sachen. Da gab es Kaffee und da gibt es auch Tee. Da gibt es zum Beispiel Roserade-Tee, den habe ich mir mal gegönnt, einfach so. Da wo auch referenziert wird, dass der in, ich glaube, Alola war es, ne, getrunken wird. Das ist eigentlich ganz, ganz süß. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Wir treffen nämlich Kaelin, so, bei dem Stand. Und der erzählt oder fragt uns erstmal so, der ist ganz aufgeregt und schreit uns auch irgendwie so richtig an zwischendurch, ob wir sie nicht noch alle haben. Weil wenn wir mit diesen ZA-Royal-Kämpfen weitermachen, dann kommen wir nicht drumrum gegen die berühmte Gamerin und Influencerin, wie hattest du sie ausgesprochen, Canary, anzutreten. Das findet er grauenhaft, grauenvoll. Er ist wohl ein sehr, sehr großer Fan von ihr. Schaut wohl auch alle ihre Streams. Sie ist auf jeden Fall schon richtig süß. So, sie hat ein cooles Aussehen, cooles Outfit. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie ich mit diesem Influencer-Gamer-Aspekt in Pokémon umgehen soll. So, das fing ja damals bei Enigmara halt schon an. Ja, die sind schon cool als Charakter. Aber ich brauche in Pokémon nicht auch noch diese Influencer. So. Ja, das Ding ist halt wirklich, dass wir hier, also ne, ich habe persönlich bisher zumindest nichts Eigenes herauskristallisieren können, was diesen Charakter mutmaßlich ausmacht. Es wirkt wirklich wie ein Copy-Paste Enigmara 2.0. Und das ist halt schade, ne? Bis dahin, dass es ja auch scheinbar eine Person ist, die sich auf Elektro-Pokémon spezialisiert hat. Also, ne, wir sehen halt auch Zapplerang, glaube ich, im Hintergrund und so als Plüschi oder so. Ne, generell die ganze Farbgebung ist gelb gehalten. Ja, gelb-blau und so. Und es gibt einem wirklich so ein Enigmara-Flair. Dadurch, dass die dann auch nochmal so hier die Bauarbeiter vorhin, ne, oder was heißt vorhin, also in der vorherigen Session, dass die auch noch mal so Merch hatten, das, keine Ahnung, es ist einfach ein bisschen too much von etwas, was wir schon bekommen hatten. So, ne, so einmal so Influencer, Gamer, Streamer und so, klar, ist nett und cool und witzig, aber... Aber in der echten Welt gibt es ja auch mehr als einen Influencer, nicht? Ja, aber die sehen ja auch alle unterschiedlich aus, ne? Du würdest ja auch nicht sagen, dass das, keine Ahnung, oh Gott, mir fällt jetzt kein Influencer ein. Die sehen oft auch sehr ähnlich sich. Ist ja auch wurscht. Ich freue mich trotzdem, sie dann hoffentlich bald dann irgendwie kennenzulernen und mal zu gucken, was sie dann wirklich ausmacht, weil ich finde, alle anderen Charaktere, selbst die Angestellten hier von dem Foodtruck, haben schon einen ganz eigenen coolen Vibe irgendwie. Bei Kaylin ist es ja zum Beispiel auch so, er ist halt nicht nur ein riesengroßer Fan, er möchte sie zum Beispiel auch ganz gerne einkleiden, so, das ist halt so sein großer Traum. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass er da so ein bisschen emotional vielleicht auch drauf reagiert. Ja, aber damit hat sich das Ganze dann auch schon wieder. Eigentlich dachte ich, wir bleiben noch kurz da und essen oder trinken was mit den beiden. Aber nö, die hauen dann ab. Wir werden dann alleine gelassen, alleine stehen gelassen und Treffpunkt ist dann nachher wieder im Hotel. Ja, genau. Und dort ist auch nochmal so eine kleine Sitzung, so ein kleines Meeting. Da geht man auch nochmal durch, wie man jetzt hier im Konkreten mit dieser ganzen Megamanie-Geschichte umgeht. Es ist auch gespickt von vielen kleinen und großen witzigen Situationen, ne? Hier auch hinsichtlich dieser ganzen Streamer-Geschichte. Hier der Kaylin, der schaut den Stream gerade während des Meetings, was auch so ein bisschen zu Reibereien mit Duro führt. Also, ne, ein paar nette kleine Szenen und auch ein paar kleine nette Momente, wo man dann eigene Antworten mit reinbringen kann, wo dann Duro sagt, ach ja, das ist, Mensch, mehr hast du dazu nicht zu sagen oder irgendwie sowas in der Richtung. Letzten Endes gibt es dann drei verschiedene Megamanie-Pokémon. Das heißt, erstmalig splittet sich so dieser Strang einer Hauptaufgabe in drei verschiedene Hauptaufgaben, die man dann optional der Reihe nach, also nicht optional, aber nach freiem Ermessen in der Reihenfolge, die man will, halt angehen kann. Und genau, und das eine war ein Lamus, das andere war ein Sarzenia und das dritte war ein, oh Gott, was war das? Gute Frage, nächste Frage bitte. Ein drittes Pokémon. Ja, deswegen mal schauen, wie das denn da läuft. Ist auch ganz nett und ganz, ganz geckig eingeleitet. Mal gucken, wie dann jetzt die konkreten. Also ich bin mal wirklich vor allem sehr gespannt, nachdem wir dieses Absol hatten, diesen Absol-Raid hatten. Ach, Kamerup, ja, da sagst du es gerade. Nachdem wir diesen Absol-Raid hatten, ist es ja so, dass, also ne, das war ja ein Tutorial-Raid. Wir haben ja den Lucario, wir haben ja Mega Lucario ausgeliehen bekommen von AZ. Und das ist ja das erste Mal jetzt mit diesen drei Raids, dass wir dann mit unseren eigenen Pokémon antreten. Mal gucken, wie das läuft, mal gucken, wie sich das gestaltet. Also ich hoffe sehr, ich gehe Stand jetzt mal davon aus, dass wir tatsächlich nicht alleine gegen die kämpfen müssen, sondern jeweils mit Duro, Alton, Schrägstrich Zita und Kailinda zusammen das Pokémon besiegen, weil die drei sich ja aufteilen und aus Gründen, die mir unerklärlich sind, müssen wir natürlich zu allen drei hin. Mir hätte auch eins gereicht. Ich finde ja die Elite-Pokémon mit ihren roten Augen schon schlimm genug, aber diese Mega-Manie-Pokémon, die sind nicht besser. Also. Ich freue mich da tatsächlich drauf, wie gesagt, ne, so ein bisschen Boss-Battle-Legenden, Arceus-Renaissance, da bin ich sehr gespannt. Und dann kommt nochmal, nachdem wir das Meeting verlassen, diese kurze Szene mit AZ, der sagt, hey, Minjung, hier hast du einen Stein, der schnipst uns quasi den Megastein für unser Starter rüber. Jetzt noch das abschließende Feedback zu den Mega-Entwicklungen unserer Starter. Ich habe ja Kanimani genommen, entsprechend Impagator. Du hast Endivie genommen, entsprechend Meganie. Deine Endentwicklung des Starters hat ja schon das Wort Mega im Namen, Meganie. Wie stehst du zu Mega-Meganie? Oh, ich finde schon sehr, sehr süß. Megania hat ja in der Mitte so diese Blume. Das ist jetzt so eine größere Blume mit so drei, vier Schichten. Die Fühler, sag ich mal, die es auf dem Kopf hat, sind so ein bisschen so einmal eingekräuselt. Das ist schon sehr süß. Und auch an den Füßchen hat es wie so kleine Schüchen oder Röckchen bekommen, sozusagen, um jeden Fuß. Also es ist schon sehr, sehr niedlich. Aber ich bin da auf jeden Fall mit zufrieden. Es hätte weitaus schlimmer sein können. Es ist immer noch niedlich, ne? Also wer Endivia mag, glaube ich, ist mit der Mega-Entwicklung doch auch ganz zufrieden. Ganz im Gegensatz zu den Leuten, die Kanimani-Fans sind. Also ich finde persönlich die Mega-Entwicklung von Impagator. Es sieht nicht aus wie ein Pokémon, es sieht ja nicht mal aus wie ein Digimon, es sieht einfach nur aus wie ein Spielzeug. Es sieht aus wie so ein Schnappspielzeug. Impagator hat dann so eine große Haube oben drüber, ne, das schnappt dann so runter und bildet dann bei Angriffen so kurzzeitig einen Kanimani-Kopf, nur in groß und um den Hauptkopf von Impagator herum. Also wie gesagt, ich bin da mal sehr, sehr skeptisch, ob ich mich daran noch gewöhnen werde. So, und was Floink angeht, das können wir ja jetzt beide nicht sagen, aber das werden wir bestimmt dann auch noch sehen. Da draußen gibt es mit Sicherheit Leute, die auch Floink gewählt haben. Und das hat bestimmt auch eine richtig coole Mega-Entwicklung. Wie gesagt, wir haben es noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass ich es vielleicht in meinem Instagram-Feed noch sehen werde oder so. Das kann man dann natürlich mit vielleicht auch Spoilerwarnung gerne mal in die Story packen. Wir werden es uns auf jeden Fall noch raussuchen, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass alle, die Floink mögen und es gewählt haben, die in Mega-Entwicklung auch richtig gut finden. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, ne? Mit den Raids. Du hast ein bisschen Respekt davor. Ich freue mich sehr. Ich glaube, ich werde mir erstmal noch einen weiteren Mega-Entwicklungsstein holen. Oder so. Ich muss mich da irgendwie noch drauf vorbereiten. Sonst schaffe ich das nicht. Weder mit meinen Pokis noch emotional. In dem Sinne, wir harren der Dinge, die da kommen mögen, in dem nächsten Kapitel.